An seinem eigenen Palast aber baute Salomo 13 Jahre und vollendete also sein ganzes Haus. Nämlich er erbaute das Libanonwaldhaus, 100 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch, auf 4 Reihen von Zedernsäulen, und Zedernbalken lagen auf den Säulen. Und es war gedeckt mit Zedernholz oberhalb der von den Säulen getragenen Gemächer, 45 an der Zahl, je 15 in einer Reihe. Und das Balkenwerk lag in 3 Reihen, und Lichtöffnungen lagen einander gegenüber 3-mal. Und alle Türen und Lichtöffnungen waren viereckig, aus Gebälk, und die Türen lagen einander gegenüber 3-mal. Und die Säulenhalle errichtete er, 50 Ellen lang und 30 Ellen breit, samt einer Galle davor, mit Säulen und einem Auftritt davor. Und die Thronhalle, in der er Recht sprach, die Gerichtshalle, errichtete er, und sie war mit Zedern getäfelt vom Fußboden an bis zu den Balken der Decke. Und sein Haus, in welchem er wohnte, im anderen Hofe, einwärts von der Halle, war in gleicher Weise errichtet. Auch für die Tochter des Pharao, die Salomo zum Weibe genommen hatte, errichtete er ein Haus gleich dieser Halle. Alle diese Bauten waren errichtet aus kostbaren Steinen, die nach bestimmten Maßen gehauen und nach innen und außen mit der Säge geschnitten waren, und zwar vom Grund an bis zu den Kragsteinen und vom Inneren bis zum großen Vorhof. Und zur Grundlage dienten kostbare Steine, große Steine, Steine von 10 Ellen und Steine von 8 Ellen. Und darüber waren verwendet kostbare Steine, nach bestimmten Maßen gehauen, und Zedernholz. Und der große Vorhof hatte ringsum 3 Lagen von Quadern und eine Lage von Zedernbalken, wie auch der innere Vorhof des Tempels Jahwes und der Vorhof der Säulenhalle des Palastes. Und der König Salomo sandte hin und ließ Hiram von Tyrus holen. Dieser war der Sohn einer Witwe aus dem Stamme Naphtali, sein Vater aber ein Tyrier, ein Erzschmied, und er war voll Kunstsinn, Verstand und Einsicht, allerlei Arbeit in Erz auszuführen. Er kam zum Könige Salomo und führte alle Arbeiten für ihn aus. Er goss die beiden Säulen für die Vorhalle des Tempels aus Erz. 18 Ellen betrug die Höhe der einen Säule und ein Faden von 12 Ellen konnte sie umspannen, 4 Finger war die Säule dick, inwendig hohl. Und ebenso fertigte er die zweite Säule. Und er fertigte 2 Knäufe, von Erz gegossen, um sie oben auf die Säulen zu setzen, 5 Ellen betrug die Höhe des einen Knaufs und 5 Ellen die Höhe des anderen Knaufs. Und er fertigte 2 Gitter, Flechtwerk, kettenartige Schnüre, zur Bedeckung der Knäufe, welche oben auf den Säulen waren, ein Gitter für den einen Knauf und ein Gitter für den anderen Knauf. Und er fertigte die Granatäpfel und zwar 2 Reihen von Granatäpfeln aus Erz auf das eine Gitter, und der Granatäpfel waren 200 in Reihen rings um den einen Knauf, und ebenso verfertigte er sie für den anderen Knauf. Und die Knäufe, die sich oben auf den Säulen befanden, waren lilienförmig, in der Vorhalle, 4 Ellen. Und Knäufe waren auf den beiden Säulen auch oberhalb nahe bei der Ausbauchung, die nach der Seite des Gitters ging. Und er richtete die Säulen auf bei der Vorhalle des Tempels, er richtete die Säule zur Rechten auf und nannte sie Jachin, und er richtete die Säule zur Linken auf und nannte sie Boas. Und oben auf den Säulen war's wie Lilien gestaltet. Also ward das Werk der Säulen vollendet. Und er fertigte das Meer, aus Erz gegossen, von einem Rande bis zum anderen 10 Ellen weit, ringsum rund und 5 Ellen hoch, und eine Schnur von 30 Ellen umspannte dasselbe ringsum. Unterhalb seines Randes aber umgaben es ringsum 10 Ellen Koloquinten, die rings um das Meer herumliefen, 2 Reihen Koloquinten, die gleich bei seinem Gusse mitgegossen waren. Es stand auf 12 Rindern, 3 waren gegen Norden gewandt, 3 gegen Westen, 3 gegen Süden und 3 gegen Osten. Das Meer aber ruhte oben auf ihnen, und alle ihre Hinterteile waren nach innen gewendet. Und seine Dicke betrug eine Handbreite. Und sein Rand war wie der Rand eines Bechers gestaltet, nach Art einer Lilienblüte, 2000 Bath fasste es. Er fertigte auch die Gestühle, 10 an der Zahl, aus Erz, jedes solche Gestühl war 4 Ellen lang, 4 Ellen breit und 3 Ellen hoch. Es war aber das Gestühl folgendermaßen gearbeitet, sie hatten Leisten und zwar Leisten zwischen den Sprossen. Auf den Leisten aber, die zwischen den Sprossen liefen, befanden sich Löwen, Rinder und Kerube, und ebenso auf den Sprossen. Sowohl oberhalb als unterhalb der Löwen und Rinder befanden sich Blumengewinde, Gehänge. Und jedes Gestühl hatte 4 Erneräder und Erneachsen. Und seine 4 Ecken hatten Schulterstücke. Unterhalb des Beckens waren die Schulterstücke angegossen, gegenüber einem jeden Warengewinde. Seine Öffnung aber befand sich innerhalb des Aufsatzes und aufwärts maß dieser eine Elle. Seine Öffnung aber war rund, wie eine Art von Gestell, anderthalb Ellen im Durchmesser, und auch auf ihm war Bildwerk eingegraben, seine Leisten aber waren viereckig, nicht rund. Und die vier Räder befanden sich unterhalb der Leisten, und die Halter der Räder waren am Gestühle befestigt. Jedes Rad aber war anderthalb Ellen hoch. Und die Räder waren gearbeitet wie Wagenräder. Ihre Halter, sowie ihre Felgen, Speichen und Narben, alles war Gusswerk. Und an den vier Ecken eines jeden Gestühls waren vier Schulterstücke, aus einem Guss mit dem Gestühle waren seine Schulterstücke. Und oben auf dem Gestühle war eine Art von Gestell, eine halbe Elle hoch, ringsum gerundet, und oben auf dem Gestühle war der Aufsatz mit seinen Haltern, die das Becken stützten. Seine Halter und seine Leisten waren aus einem Guss mit ihm. Und auf die Flächen grub er Kerube, Löwen und Palmen ein, so viel auf einer jeden Raum war, und Blumengewinde ringsum. Auf diese Weise fertigte er die 10 Gestühle, sie alle waren von einerlei Guss, einerlei Maß und einerlei Gestalt. Sodann fertigte er 10 Ernebecken. Jedes dieser Becken fasste 40 Berth, jedes Becken hatte 4 Ellen im Durchmesser. Ein Becken war auf jedem der 10 Gestühle. Und er stellte 5 von den Gestühlen auf der südlichen und 5 auf der nördlichen Seite des Tempels auf, das Meer aber stellte er auf der Südseite des Tempels auf, nach Osten zu, gegenüber dem Süden. Und Hiram fertigte die Töpfe, Schaufeln und Sprengschalen, und so vollendete Hiram alle Arbeiten, die er dem Könige Salomo für den Tempel Jahwes gefertigt hatte, 2 Säulen und die beiden Kugeln der Knäufe oben auf den Säulen und die beiden Gitter, um die beiden Kugeln der Knäufe oben auf den Säulen zu bedecken, und die 400 Granatäpfel für die beiden Gitter, 2 Reihen Granatäpfel für jedes Gitter, ferner die 10 Gestühle und die 10 Becken auf den Gestühlen und das eine Meer und die 12 Rinder unter dem Meer, und die Töpfe, Schaufeln und Sprengschalen, und alle diese Geräte, die Hiram dem Könige Salomo für den Tempel Jahwes gefertigt hatte, waren von poliertem Erz. In der Jordansaue ließ sie der König gießen, in Formen von Tonerde, zwischen Sukkot und Zaretan. Und Salomo ließ die sämtlichen Geräte umgewogen wegen der überaus großen Anzahl, das Gewicht des Erzes wurde nicht festgestellt. Und Salomo fertigte alle die Geräte, die sich im Tempel Jahwes befanden, den goldenen Altar und den Tisch, auf dem die Schaubrote lagen, aus Gold, und die Leuchter, 5 zur rechten und 5 zur linken vor dem Hinterraum, aus feinem Gold, und die Blüten, Lampen und Lichtscheren, aus Gold, und die Becken, Messer, Sprengschalen, Schüsseln und Pfannen, aus feinem Gold. Auch die Angeln an der Flügeltüre, die zum innersten Raume, zum Allerheiligsten, führte, und an der Flügeltüre des Tempels, zum Hauptraume, waren aus Gold. Als nun alle die Arbeiten, die der König Salomo für den Tempel Jahwes fertigen ließ, vollendet waren, brachte Salomo die Weihgeschenke seines Vaters David hinein, das Silber und das Gold, und die Geräte legte er in die Schatzkammern des Tempels Jahwes.